Bergen schützen, sind wir vor den Feinden frei. Sind wir vor den Feinden frei. Bei deinem starken Schützen sind wir vor den Feinden frei. Und bei deinem starken Schützen sind wir vor den Feinden frei. Gott, bei deinem starken Schützen sind wir vor den Feinden frei, sind wir vor den Feinden frei. Uns aus Grimm entgegenstellen, stehen uns deine Hände ein. Wenn sie sich als wilde Wellen uns aus Grimm entgegenstellen, Steh uns deine Hände bei. Gott, bei deinem starken Schützen sind wir vor den Feinden frei. Sind wir vor den Feinden frei. Bei deinem starken Schützen sind wir vor den Feinden frei. Gott, bei deinem starken Schützen sind wir vor den Feinden frei. Gott, bei deinem starken Schützen sind wir vor den Feinden frei, sind wir vor den Feinden frei.